1 Live. 4. Einen schönen guten Abend und es begrüßt euch nicht die gewohnte Stimme. Mein Name ist Mike Litt und Klaus Vier, ich habe keine Ahnung, wo der heute steckt. Möglicherweise, ihr habt es eben gehört, in Berlin wird schon Mauerfall gefeiert. Vielleicht ist Klaus Vier ja in Berlin. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall in den nächsten 3 Stunden für ein bisschen späte Sonntagabendunterhaltung sorgen und natürlich denke ich darüber nach, wie es wohl war vor 20 Jahren am Tag vor dem Fall der Mauer. Morgen wird kräftig gefeiert, also hier geht es um Punkt Mitternacht definitiv auch los mit der Mauerfallfeierei, aber ich möchte beginnen mit einem Track, der vielleicht sehr sinnbildlich für ein vereintes Deutschland ist, nämlich handelt dieser Track von dem Teil Deutschlands, der uns immer miteinander verbindet, nämlich und schon immer miteinander verbunden hat, nämlich die gute deutsche Autobahn. Solltet ihr gerade auf der Autobahn unterwegs sein, dann erschreckt euch nicht. Es gibt ein paar Sounds in dem folgenden Track, die euch vielleicht durcheinander bringen könnten. Deswegen dreht nicht ganz so laut oder dreht erst recht richtig laut, aber lasst euch von den Sounds nicht ablenken. Dieses Klassikers neu geremixed, nämlich von Kraftwerk, die Autobahn. Steigen wir ein ins Auto. Thank you. Musik von Kraftwerk am Abend vor dem 20. Jahrestag des Berliner Mauerfalls. Und Kraftwerk feiern auch ein Jubiläum. Im kommenden Jahr gibt es die Band sage und schreibe 40 Jahre. Also jetzt noch im 39. Jahr, vor wenigen Tagen also, hat Kraftwerk aber dann den Katalog veröffentlicht. Wirklich nochmal alle großen Hits überarbeitet in neuen Klanggewändern, so wie wir es eben gerade auch gehört haben. Autobahn, also sozusagen schon vorgezogen, auch dieses Jubiläum abgefeiert von Kraftwerk. Eine andere Band hat sich wieder vereint in diesem Jahr, im 20. Jahr ihres Bestehens, nämlich Orbital aus England. Zwei Brüder, Phil und Paul Hartnell, die Anfang der 90er ziemlich erfolgreich waren, dann einige Zeit lang getrennte Wege gegangen sind, aber dann zum 20-jährigen Bestehen gesagt haben, wir machen wieder zusammen weiter. Sie haben mehrere große Auftritte gespielt und dann, wie sich das natürlich gehört, auch ein schönes Best-of-Album veröffentlicht. 20 heißt es selbstverständlich zum 20-jährigen Jubiläum und daraus möchte ich auch einen großen Hit spielen, nämlich das großartige Lush 3-1 und es sind noch ein paar Ziffern dahinter, sagen wir einfach mal Lush von Orbital hier in 1 live um 22.15 Uhr. Excuse me, but could you please tell me where I might find the true meaning of life? Sometimes, when I close my eyes and open my mind real wide, I'm almost sure I can see it flash by, but it's moving way too fast. I did say flash, so please, can you tell me? Philosophers and scholars, in the spoken words of the great leaders, orators, activists, and poets. Is that where it is? Shit. That's way too much reading and listening. Can you tell me? Searching. Searching. Searching. Searching. On the world wide webs, in the digitally enhanced, technologically advanced cyber nooks, crannies, and spaces. Oh my goodness, erase this, 'cause it's about to make my brain pop. Can you tell me? Searching. Searching. Searching. Searching. Sometimes, when I close my eyes and open my mind real wide, I'm almost sure I can see it flash by, but it's moving way too fast. I mean, I did say flash, so please, can you tell me? Thank you. Ihr hört 1 Live 4 heute mit Mike Litt um 22.31 Uhr und die letzten Tracks, die ihr gehört habt, das war einmal Alex Paris mit Intersections und das hier gerade im Hintergrund Joy Orbison, aber ich kann bei aller Liebe den Titel nicht aussprechen, ungefähr Hüff Mango oder so heißt das, da müsste man mal die Playlist dann beratschlagen, die spätestens ab morgen früh auf 1live.de zu sehen ist, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Ich habe mir das heute Abend so ein kleines bisschen zur Aufgabe gemacht, über Jubiläen zu sprechen. Und in Berlin wird schon gefeiert, 20 Jahre Mauerfall, ganz kräftig. Dann hatten wir schon eben Kraftwerk, die im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Und dazu auch unter dem Titel Der Katalog eine schöne Compilation mit größten Hits herausgebracht haben. Orbital aus Großbritannien waren auch schon zu hören mit Lush 3. Und die feiern ihr 20-jähriges. Da brauchen wir noch Leute, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Und die gibt's natürlich auch. Und die sind im Moment unterwegs in Großbritannien, in England und spielen dort eine wirklich schon lang andauernde Tour. Es gibt immer wieder Zusatzkonzerte und das Ganze reißt nicht ab. Die hatten natürlich hier in Deutschland nie so die Bedeutung, wie sie in Großbritannien hatten. Aber eine große Band, The Specials heißen die. Und es gab eben tatsächlich doch auch ein E-Mail aus England von Alex Gordon, der gesagt hat, er versteht eigentlich kein Wort, aber Kraftwerk war gut und Specials wären auch noch gut. Und hier sind die Specials mit Ghost Town. This town is coming like a ghost town.

Ihr hört 1 live 4, heute mit Mike Litt, und jetzt nehme ich ein kleines bisschen das Tempo wieder raus hier nach dieser Drum and Bass Nummer. Hier gibt es nämlich jetzt Musik von Machine. Fuse heißt der Track und soll eigentlich erst im Jahr 2010 erscheinen. Veröffentlicht wird er von Matt Edwards, besser bekannt als der Mann hinter Radioslave. Der hat allerdings der Inner Visions Posse diese Nummer mal vorgespielt, The Machine. Und Dixon und die Jungs von Armee waren so begeistert, dass sie vorab schon mal Remixes davon machen wollten. Und einen davon hört ihr jetzt, nämlich den, ich habe gerade immer Armee gesagt, es ist immer so schwer, ich rede von Arm, aber A-M-E geschrieben. Also jetzt den Arm-Remix von The Machine und da speziell vom Track Fuse. Mit Stefan Fries um 23 Uhr. Mauerfall feiern in Berlin, Störungen im Bahnverkehr und das Wetter auch morgen kühl. In Berlin haben zehntausende Menschen an den Mauerfall morgen vor 20 Jahren erinnert. Schon einen Tag vor den offiziellen Feierlichkeiten strömten sie zum Brandenburger Tor, vor das Reichstagsgebäude und an den ehemaligen Grenzverlauf. Dort steht eine Reihe von 1000 Dominosteinen, die morgen umgekippt werden sollen. Damit soll an den Dominoeffekt erinnert werden, den der Mauerfall in ganz Europa auslöste. Zu den offiziellen Feierlichkeiten morgen wird unter anderem der ehemalige sowjetische Staatschef Gorbatschow erwartet. Die Linkspartei Nordrhein-Westfalen fordert einen radikalen Politikwechsel im Land. In Hamm hat sie ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl im kommenden Jahr beschlossen. Von dort berichtet Daniela Junghans. Darin fordert die Partei unter anderem die Verstaatlichung der Energiekonzerne E.ON und RWE. Privatisierungen kommunaler Unternehmen soll es mit der Linken nicht geben. Besonders umstritten war die Frage, ob der Religionsunterricht durch das Fach Ethik ersetzt werden soll. Die Linken stimmten diesem Punkt nach intensiver Debatte zu. Nicht weniger umstritten war ein Passus im Programmentwurf, der die Legalisierung von Cannabis forderte, verbunden mit einem Recht auf Rausch, das nun aber nicht mehr im Programm steht. An der Legalisierungsforderung halten die NRW-Linken allerdings fest. In Nordrhein-Westfalen ist der Bahnverkehr teilweise gestört. Nach Angaben der Bahnpolizei haben Unbekannte mehrere Leitungen entlang einer Bahnstrecke in Düsseldorf durchtrennt. Deswegen kam es ab 19 Uhr zuerst zwischen Düsseldorf und Köln zu Verzögerungen. Inzwischen sind auch Züge im Rest von NRW mit Verspätungen unterwegs. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen Sieg verpasst. Gegen Bremen spielten die Dortmunder auswärts 1:1. Damit war Dortmunds Abwehrspieler Neven Subotic nicht zufrieden. Zweite Halbzeit sind wir wirklich mit voller Macht rausgekommen und haben immer mehr und mehr und bessere Torchancen herausgearbeitet. Ich hatte auch noch eine gute Chance, die ein bisschen drüber ging. Und ja, ich denke, war ein ganz gutes Spiel von uns. Und man ärgert sich schon ein bisschen über verlorene 2 Punkte, denke ich. Der 1. FC Köln hat sein Sonntagsspiel gewonnen. In Berlin erzielten die Kölner ein 1:0. Am Nachmittag trennten sich Hamburg und Hannover mit 2:2. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ist es meistens bewölkt, hin und wieder fällt auch Regen. Auch morgen meist bedeckt und regnerisch, zuerst von der Weser über das Sauerland bis zur Eifel. Nachmittags dann auch in der Osthälfte verstärkt Regen. Dazu bis 7 Grad in Münster und Bünde und maximal 8 Grad in Griffenbruch. Ganz ähnlich wird es auch am Dienstag. Und da haben wir nur noch die Sperrung auf der A3 Oberhausen-Frankfurt. Zwischen dem Kreuz Leverkusen und dem Kreuz Köln-Ost ist die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt. Da gibt es Brückenbauarbeiten noch bis morgen früh um 6 Uhr. Der Verkehr wird über den Kölner Ring umgeleitet. Eins live. 4. Heute Abend mit Mike Litt und jetzt habe ich auch das Mikro an der richtigen Stelle. Ja, die letzten 57 Minuten, bevor sich der Mauerfalltag zum 20. Mal jährt. Ich habe in dieser Show schon einige Male über Jubiläen gesprochen, über ganz verschiedene, nicht nur über dieses große deutsche Jubiläum. Möchte aber jetzt doch nochmal zurückgehen in die deutsche Geschichte. Autobahn von Kraftwerk habe ich schon gespielt. Das ist sicherlich eine Institution der bundesdeutschen Popmusik. In der ehemaligen DDR gab es selbstverständlich auch ganz hervorragende Bands und von einer möchte ich jetzt ein Stück spielen, nämlich von Silly. Und dieses Stück hat auch ein richtiges Berliner Thema. Es geht um den sogenannten Mont Klamott. Das ist eine Erhebung im Volkspark Friedrichshain. Und wie zum Beispiel hier in Köln, wo jetzt der Mediapark steht, wo wir hier mit unserem Studio zu Hause sind, wurde auf diesem Berg so der Schutt gesammelt nach dem Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile ist das Ding schön begrünt, während hier ein kleiner Hochhauspark entstanden ist in Köln. Und von diesem Mont Klamott handelt einer der größten Hits der Band Silly. Das war in der DDR im Jahr 1983. Da gab es die Band mittlerweile schon 5 Jahre. Eine Nummer 4 in den DDR-Charts. Und heute Abend läuft das Ding hier in 1 Live 4 um 23.04 Uhr. Silly mit Mont Klamott. Hängen wir Ihr hört 1 Live 4 und das waren natürlich gerade die Stone Roses. Und diese Nummer war ein großer Hit in Großbritannien im Jahr 1989. Ich habe keine besonders starken Erinnerungen an das Jahr. Das ist jetzt nicht positiv oder negativ gemeint. Ich versuche mich an das Jahr so gut zu erinnern, wie es geht. Und tatsächlich, die Erinnerungen setzen dann ganz klar ein in diesem Herbst, weil es sehr aufregend war. Und ich war zu dem Zeitpunkt, auch in dieser Nacht, war ich in England. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Stone Roses gehört habe, bevor ich dann irgendwann spät nachts das Radio angeschaltet habe und dann plötzlich deutsche Stimmen im englischen Radio gehört habe und gedacht habe, was ist denn verdammt nochmal in Deutschland los? Ist da was Schreckliches passiert? Und dann allmählich konnte ich dem Radiomoderator folgen und hörte auch die Jubelschreie. Da war etwas in Bewegung gekommen und zwar die Mauer, die dann runterkippte. Aber der Abend davor, da bin ich mir ganz sicher, habe ich die Stone Roses gehört mit Made of Stone, wie jetzt ihr eben auch hier in 1 Live 4 um 23.14 Uhr. Hier kommt ein House-Track und dieser Track hier ist von Sizzler. We'll be right back. Ihr hört 1 Live 4, mittlerweile 23.25 Uhr. Kleine Korrektur, den vorherigen Track, also vor diesem hier, den hatte ich als einen von Sizzler bezeichnet. Die Nummer hieß tatsächlich Sizzler und war von Paul Hardy. Das hier gerade im Hintergrund noch Astro mit Passionate Timidity. Und die nächste Nummer kommt von einem Projekt namens Spectra Soul. Und die heißt schlicht und einfach Melodies. Tripping, tripping. We'll be right back. Ihr hört 1 Live 4 heute mit Mike Litt. Die Zeit ist 23.41 Uhr. Wahrscheinlich werden in knapp 18 Minuten Korken knallen in Berlin. Ich meine, die feiern ohnehin schon 20-jähriges Jubiläum des Mauerfalls, aber offiziell geht's dann ja gleich um Mitternacht los. Ich sag euch, was ihr gerade gehört habt. Zwei Drum and Bass Tracks in Folge. Der letzte war von Ned Sky und hieß, wie man deutlich hören könnte, Hold on Love. Davor Muffler mit The Moment. Und jetzt möchte ich nochmal eine Nummer spielen, die hier schon mal gelaufen ist in 1 Live 4. Vielleicht hat Klaus 4 sie auch schon gespielt. Ich habe sie jedenfalls gespielt, als ich ihn während der Sommerferien vertreten durfte. Das ist Vareika mit King's Child im Ricardo Villa Lobos Remix. Schöne Nummer, die irgendwie Dancebeats mit jazzigen Klängen verbindet. Ich hoffe, ihr genießt sie. Thank you.

Einen schönen guten Morgen heute am 20. Jahrestag des Mauerfalls. Klaus Viehe ist unterwegs, vielleicht ist er in Berlin und feiert an der Mauer. Wie wir gerade in den Infos gehört haben, wird ja schon tüchtig gefeiert. Das geht jetzt auch noch eine eine ganze Weile so weiter. Ich könnte jetzt natürlich Wind of Change von den Scorpions spielen oder Looking for Freedom von David Hasselhoff, aber ich glaube, ich mache das mal ein bisschen anders. Ich habe einfach mal eine Nummer ausgesucht, die vielleicht gar nichts mit dem Ereignis zu tun hat, obwohl wir sehen im Moment so viele Bilder, die daran erinnern, was damals passiert ist, was ohne Frage Großartiges passiert ist in Berlin, und das ist ja wie so eine Dia-Show, wie eine Slideshow, und deswegen heißt einfach der nächste Track jetzt hier in 1-3-4 so um 0:03 Slideshow von Rufus Wainwright. Do I love you? Because you treat me so indifferently. Or is it the medication? Or is it me? Do I love you? Because you don't want me to rub your back. Or is it the medication? Or is it you? Or is it I better be chest is broken easily. Oh, but then usually I am such a happy prince. Behind the iron curtain. Ihr hört 1 Live 4 heute mit Mike Litt um 0.12 Uhr. Ziemlich, wie man so schön sagt, verspulte elektronische Musik, die hier kam von einem Typen, der nennt sich der Robotkoch. Und die Nummer heißt Hard to Find. Wenn man solche Musik sucht, dann ist man immer ganz gut beraten, wenn man hört, was das Label Warp aus dem englischen Sheffield so veröffentlicht. Die feiern übrigens auch ein Jubiläum, wo ich schon so viel über Jahrestage und Jubiläen gesprochen habe heute in dieser Sendung. 20. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin. Heute wird groß gefeiert. Warp hat schon im September sein 20-jähriges Labelbestehen gefeiert. Dazu gab es eine große Compilation und da wurden viele Warp-Hits, wenn man von Hits sprechen kann, wiederveröffentlicht. Und es gab ein ganz spezielles Prinzip. Die Warp-Fans konnten auf der Homepage abstimmen, was sie denn gerne auf einer solchen Compilation hören würden. Dann gab es aber auch Nummern auf dieser Compilation, die schlicht und einfach von dem Chef des Warp-Labels draufgesetzt wurden, wie zum Beispiel dieses hier, wollte ich gerade sagen, aber das ist totaler Quatsch. Das haben sich die Fans nämlich gewünscht. Das ist wirklich von den Fans gewotet worden. Der berühmte Window-Licker von FX Twin auf der Warp 20 Jahre Compilation zu hören und jetzt auch in 1-4. I'm Thank you. Ihr hört 1 Live 4, 0.30 Uhr, ganz exakt, an diesem Tag, an dem sich der Mauerfall zum 20. Mal jährt. 20 Jahre später wird in der Musikszene viel über eine Platte gesprochen, in der elektronischen Musikszene mit dem Namen Hello from Planet Earth. Auf dem Cover sind Leute unterwegs in einer Art Raumschiff-Bus. Sieht aus wie ein Bus, aber fliegt offensichtlich durch die Galaxis. Das Projekt nennt sich Luna City Express und die Platte ist erschienen auf dem Moon Harbor Label. Und das habt ihr gerade gehört, Diamonds and Pearls, so hieß der Track. Eventuell spiele ich zum Abschluss der Sendung noch Dream in Berlin, wenn das alles so hinhaut, wie ich mir das zeitlich genau vorstelle. Für den Fall, dass wir es damit nicht mehr hinkriegen, kriegt ihr jetzt definitiv Musik von Swayzek, passend zur Uhrzeit Quiet Life. Time has imposed a fate upon us. Time has imposed a fate upon us. Time has imposed a fate upon us. Time has imposed a fate upon us. Time hasn't imposed a fate upon us. Time has imposed a fate upon us. Time has 1 Live. Feeling The Glory habt ihr gerade gehört in 1 Live 4 um 0.45 Uhr von Ian Brown, den wir zugegebenermaßen vorhin schon mal gehört haben mit seiner ehemaligen Band The Stone Roses, die in diesem Jahr auch 20-jähriges Bestehen bzw. den 20. Jahrestag der Veröffentlichung ihres legendären Debütalbums gefeiert haben. Ian Brown seit vielen Jahren Solo, die Band wurde nie so groß, wie man damals vor 20 Jahren dachte. Zwei Alben, dann war Feierabend, aber der Mann macht ja immer noch weiter und ihr habt ihn gerade gehört mit For the Glory. Jetzt gibt es erstmal wieder ein kleines bisschen Drum and Bass hier in 1A4. Midnight, so heißt diese Nummer hier im Hintergrund von Disco Boys. Das sind nicht die Disco Boys, die man in den Charts hört, sondern das ist ein anderes Projekt, schreibt sich auch ein bisschen anders. Deswegen habe ich es auch gerade so komisch ausgesprochen. Und das ist der Always Late Mix von Steve Buck. Auf Disco Records erschienen. Die letzte Nummer des Abends, die letzten Minuten, möchte ich Mark Pritchard widmen. Ich erwähnte schon, dass heute nicht nur 20. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert wird. In England feiert auch das Label Warp 20-jähriges Bestehen. Und da gab es einerseits diese Compilation, wo Fans und dem Label nahestehende Personen entscheiden konnten, was auf der 20-Jahres-Compilation zu hören ist. Und dann gab es auch nochmal Neuinterpretation und Mark Pritchard hat ein Stück von den Black Dog Productions von Balil sich vorgeknöpft und hat daraus eine sehr, sehr interessante Nummer gemacht. 3-4 Heart heißt die im Original und ist im weitesten Sinne, im engsten Sinne Techno-Musik. Mark Pritchard hat das Ganze dann ganz, ganz interessant interpretiert und es klingt so ein bisschen wie der Tag nach der Party vielleicht. Sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch eine gute Nacht, wünsche euch am kommenden Sonntag wieder viel Spaß mit dem Kapitän hier an Bord, mit Klaus 4. Mein Name ist Mike Litt. Wo ihr seid, macht's gut und feiert heute kräftig Mauerfall und in den nächsten Tagen auch noch. Ich glaube, das ist es wert. Gute Nacht.